herzlich willkommen zum E-Government-Podcast. Heute direkt von der CeBIT. Das heißt heute, die ganze Woche von der CeBIT. Ich bin nämlich auf der CeBIT am Stand, ich habe Standdienst und ich hoffe, dass ich das eine oder andere Interview machen kann oder mir den einen oder anderen O-Ton einsammeln kann. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. So, ich bin hier immer noch auf der CeBIT und zwar habe ich gerade den Bayern-Atlas gesehen und ich stehe hier mit dem Herrn Zech. Herr Zech, was ist denn der Bayern-Atlas? Der Bayern-Atlas ist eine Internetanwendung, also man öffnet seinen Browser und das ist ein Kartenviewer, mit dem kann man die Geodaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung ansehen. Also man kann Luftbilder ansehen, man kann topografische Karten ansehen, eine Internetkarte, man kann auch historische Karten dazu blenden, ganz was man halt ansehen will. Und man kann zusätzlich zu diesen Karten, die man schon hat, kann man auch noch zusätzliche Themen einblenden, zum Beispiel Wanderwege, Denkmaldaten, geologische Karten, alles mögliche, Schutzgebiete, Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete. Es gibt eine ganz breite Palette, die man zusätzlich einbinden, überlagern kann und das dann anschauen kann. Jetzt kennen meine Hörer alle die OpenStreetMap-Karten. Wie unterscheidet sich denn der Bayern-Atlas von den OpenStreetMap-Karten? Er unterscheidet sich jetzt hinsichtlich der OpenStreetMap-Karten, dass die Daten werden kontinuierlich erhoben in einem bestimmten Rhythmus. Sie werden aktualisiert. Zum Beispiel die Luftbilder werden alle 3 Jahre, werden in einem dreijährigen Turnus beflogen, Bayern. Und die anderen Daten, die werden auch nach sogenannter Spitzenaktualität erhoben. Das heißt, dass es Themen gibt, also wie eine Umgehungsstraße, die muss sehr schnell eingetragen werden. Andere Fußwege, da hat es ein bisschen mehr Zeit, aber sie werden kontinuierlich in einem bestimmten Rhythmus eingetragen und auch qualitätsgesichert. Sind die dann genauer als die Daten von OpenStreetMap? Haben die eine höhere Detailtiefe? Die haben zum Teil eine höhere Detailtiefe. Also es ist unterschiedlich. Also bei dem, was wir erhoben haben, werden sie eine höhere Detailtiefe haben, bei anderen wieder nicht. Also wir haben zum Beispiel jetzt weniger so Points of Interest drin. Das ist jetzt bei uns nicht so das Thema, wo man nachschauen kann, ist da eine Tankstelle oder ein Geschäft oder sowas. Aber gibt es da auch die Möglichkeit, sowas zu ergänzen, auch durch eine Art Community? Das gäbe schon. Also es gibt die Daten, die man einblenden kann, die kann man auch über so Dienste zur Verfügung stellen und die kann man zusätzlich hinzunehmen. Dann vielen Dank. Wie kann ich denn den Bayern-Atlas als Bürger nutzen? Man kann ihn einfach im Internet aufrufen, also www.bayernatlas.de. Im Browser aufrufen und ansonsten ist keine Installation oder irgendwas notwendig und schon kann man loslegen. Kann ich da auch Routing machen, so wie also dass ich mir eine Route Ende zu Ende ausrechnen lasse? Routing geht bei uns bis jetzt noch nicht. Wir sind da dabei, dass wir unser System überlegen, wie wir das machen. Weil bei uns haben wir bisher eigentlich Rasterdaten hinterlegt und mit denen ist halt Routing bisher nicht möglich. Dann vielen Dank für das Interview. Bitteschön. Ja, CeBIT 2016, was kann ich sagen? Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Das vorherrschende Thema ist Security, Security, Security und immer vermischt mit einem Tropfen Cyber. Also alle, die Cyber und Security heute ausgestellt haben oder in den letzten Tagen ausgestellt haben, haben Massenandrang. Es sind sehr, sehr viele Vorträge gelaufen über Security. Es waren diverse Lifehacks. Ja, also Sicherheit ist in aller Munde. Am liebsten natürlich Security by Design, aber so langsam wacht das Land auf. Sicherheit steht ganz im Fokus. Ja, ich sitze hier mit Dr. Stefan Klein, Geschäftsführer der Governicus GmbH und Co. KG. Herr Klein, was ist die Governicus GmbH und Co. KG? Also zunächst einmal sind wir eine Public-Private Partnership, die mehrheitlich dem kleinsten Bundesland, der Freien Hansestadt Bremen, gehört. Wir sind 1999 gegründet worden und wir haben Lösungen rund um die Themen Personalausweis, also elektronische Identifizierung, sicherer Datentransport. OSCI ist mal unser Lieblingsthema gewesen und ist es auch noch. Und um die Langzeitaufbewahrung, also wie ich auch noch in vielen Jahren bei sehr langen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen Beweiswerte in der E-Akte finde. Sehr interessant. Ich denke, das sollte heute nicht unser Thema werden. Mein Thema ist die Ausweis-App 2. Das ist ja auch ein Produkt aus Ihrem Haus. Und unsere Hörer kennen die Ausweis-App 2, nutzen die. Wie sieht es da aus mit der Entwicklung? Also erstmal schön, wenn Ihre Hörerinnen und Hörer die Ausweis-App 2 kennen und die auch nutzen, weil dann haben Sie ja einen neuen Personalausweis, haben den auch freigeschaltet und kennen auch Ihre PIN. Und ganz oft ist es ja so, dass man, wenn man so weit ist, keinen Kartenleser hat. Und dann fragt man sich, wie mache ich das denn jetzt? Und so ein Kartenleser kostet ja auch Geld und ist immer eine Hürde. Wir haben die Ausweis-App 2 auf die Mobiltelefone und Tablets gebracht. Und zwar so, dass über NFC, das ist ja dieser Standard, über den sowohl Daten übertragen werden, als auch Strom in den Chip hineinkommt, also eben kontaktlos, eben so weiterentwickelt, dass man gar kein Lesegerät mehr braucht. Ich lege meinen Ausweis einfach hinter mein Android-Telefon und dann liest das Telefon die Daten aus meinem Personalausweis aus. Also das macht natürlich die Ausweis-App 2 und natürlich braucht man dafür wie für alle Geschäftsvorfälle mit dem neuen Personalausweis ein Berechtigungszertifikat. Und wir können uns vorstellen, dass diese mobile Handhabung eine große Hürde ist, die wir jetzt absenken, weil eben kein Mensch, der über so ein Smartphone verfügt, sich noch ein Kartenlesegerät kaufen muss. Bis zum Jahresende werden wir dann das Smartphone auch, sagen wir mal, in den Modus Kartenleser schalten können. Und wenn ich jetzt an meinem Laptop sitze oder an meinem Desktop, dann kann ich sozusagen mit der stationären Ausweis-App die mobile auf meinem Smartphone erreichen. Die sorgt dann dafür, dass das Handy im Modus Kartenleser arbeitet. Und da muss ich die Dinge, die ich zwar auch auf dem kleinen Bildschirm des Smartphones machen kann, aber die muss ich dann da nicht drauf machen. Dann habe ich mein Telefon nur als Kartenleser und arbeite ansonsten an meinem großen Bildschirm vom Laptop oder vom Desktop. Das haben wir aber noch nicht hier gezeigt. Das ist sozusagen das, was wir in den nächsten Monaten realisieren wollen, weil wir eben davon überzeugt sind, dass so eine mobile Nutzung, weil die Menschen haben eben fast alle Mobiltelefone in der Tasche, also sollte man sie da abholen, wo sie sind. Und weil wir ja alle so gerne unsere Mobiltelefone benutzen, macht es uns hoffentlich auch Spaß, das im Zusammenhang mit dem neuen Personalausweis zu tun. Herr Klein, Sie sind ein hervorragender Interviewpartner. Ich brauche keine Fragen stellen. Sie erzählen alles von sich aus raus. Ich habe trotzdem eine kleine Frage. Wie funktioniert dann die Kopplung zwischen meinem Smartphone und meinem Computer? Entweder über USB oder über Bluetooth. Das sind die klassischen Möglichkeiten. Wir werden uns da auf Bluetooth zunächst konzentrieren, sodass es einfach ist. Also das ist ja das, was die Menschen kennen. Das Telefon auf Bluetooth stellen und dann verbindet das mit Apple TV, mit der Stereoanlage, ne, oder mit dem Auto und dann eben mit dem PC oder mit dem Laptop. Ich glaube, das werden wir alle hinkriegen. Das ist nicht die große Schwierigkeit. Und dann fehlst du noch an interessanten Anwendungen. Es gibt schon eine ganze Reihe an Anwendungen für den neuen Personalausweis. Ne, aber man muss eben nicht jeden Tag auf sein Rentenkonto gucken oder einen Punktestand in Flensburg abfragen, ne, oder eine Geburtsurkunde bestellen. Ich würde mir von daher mehr Geschäftsvorfälle wünschen, die auch außerhalb der öffentlichen Verwaltung sind, wie zum Beispiel die es ja auch schon gibt bei Versicherungen, Krankenkassen. Aber auch da gucke ich nicht täglich drauf. Aber wenn es noch viel mehr Geschäftsvorfälle werden, noch viel mehr Anbieter, die uns die Möglichkeit bieten, dass wir uns mit dem Personalausweis identifizieren, dann ist es ja dann doch irgendwann ein schöner, großer, bunter Blumenstrauß, der uns überzeugen mag, dass es viel, viel sicherer ist, sich mit dem Personalausweis irgendwo einzuloggen oder zu identifizieren, als mit Username-Passwort. Denn wir wissen ja alle, Identitätsdiebstahl ist immer noch die Hauptkriminalität Nummer 1. Und das liegt eben daran, dass wir immer wieder dieselbe Kombination an Username-Passwort benutzen. Einmal abgegriffen und überall ausprobiert, ist für die Kriminellen leider ganz oft erfolgreich. Ja, vielen Dank. Ich habe die Ausweis-App 2 mobil auch schon selber begutachtet. Wir nehmen mit der Firma auch am Feldtest teil. Die neue, mit der neuen Oberfläche, sieht sehr, sehr schick aus, finde ich, sehr modern. Also ganz flaches, sauberes Design. Ich freue mich drauf, wenn ich die dann auch mal im Feldtest selber in die Hand nehmen kann. Und ich freue mich noch mehr drauf, wenn die dann endlich auch produktiv geht. Ja, da freuen wir uns natürlich auch drauf, wenn die endlich produktiv geht. Es hat auch deswegen so lange gedauert, weil wir einen sehr intensiven Usability-Test mit Nutzerinnen und Nutzer gemacht haben. Das macht für uns die Freie Universität Berlin, wo immer wieder Menschen, die völlig unbedarft sind, die muss man dann auch finden, die sich eben des Themas annehmen und dann einfach mal gucken, wie kommen die denn überhaupt damit zurecht, ne, mit dem Ausweis, mit der Ausweis-App 2. Da haben wir viele Dinge gelernt, da wären wir sonst überhaupt nicht drauf gekommen. Und das muss natürlich kontinuierlich weitergeführt werden, denn eine Software, die heute sehr nutzerfreundlich ist, die ist in 2-3 Jahren vielleicht schon überhaupt nicht mehr nutzerfreundlich, weil sich einfach die Erwartungen verändert haben. Oder auch das, was andere Softwareprodukte bieten. Da werden wir uns immer bemühen müssen, State of the Art zu bleiben. Wir wollen ja insbesondere auch über die Handys, ne, die jungen Menschen erreichen, die auch sehr kritisch sind, ja, die wenig Zeit haben, die zwar gerne was ausprobieren, aber wenn das nicht schnell zum Erfolg führt, ne, dann wird das auch schnell verworfen. Und das ist, wie ich finde, eine sehr große Herausforderung. Aber ich sehe da auf jeden Fall die Zukunft. Den Personalausweis zeigen im Internet, so wie im normalen Leben, das ist eben einfach. Das ist das, was die Menschen kennen, worauf sie auch vertrauen und auch vertrauen sollen. Und wir wollen eben unseren Teil dazu beitragen, dass sie auch das Vertrauen haben können in die Technik, die im Zusammenhang mit dem neuen Personalausweis einsetzt. Noch eine kurze Abschlussfrage. Die stationäre Ausweis-App, bekommt die auch das schöne neue Design? Also wir entwickeln die getrennt weiter, weil es schon ein Unterschied ist, ob ich was auf meinem Smartphone mache oder ob ich was auf meinem PC mache am Bildschirm. Wir lernen natürlich nach jedem Usability-Test und von daher hat das, was wir für die mobile Anwendung gelernt haben, da wird es das ein oder andere geben, was wir eben auch für die stationäre Ausweis-App 2 gelernt haben und was dann dort eben in die Release-Planung, in die Weiterentwicklung reingeht. Wir werden aber die stationäre Ausweis-App 2 getrennt weiter eigenständigen Usability-Tests unterziehen. Ja, dann vielen Dank für das Interview und vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn wir uns vielleicht mal über andere Themen mehr und tiefer unterhalten. Ja, gerne. Ich danke Ihnen. Ich bin hier gerade an einem Stand vorbeigekommen, IHK München, auf der CeBIT. Warum? Achso, mit wem stehe ich denn überhaupt hier? Mit Bernd Mennel, dem Referenten für E-Government. Jetzt wird mir auch ein bisschen klarer, warum die IHK München hier vor Ort ist, aber was hat die IHK mit E-Government zu tun? Die IHK München ist einmal im Verbund mit den Bayerischen Kammern, decken wir knapp 1 Million Mitgliedsunternehmen ab und Mitgliedsunternehmen haben extrem viele Behördenkontakte. Im Vergleich zum Bürger, Bürger hat so irgendwie zwischen 1 und 5 und Unternehmen haben 130 im Jahr im Schnitt. Und gerade für die kleinen Unternehmen ist es extrem wichtig, dass die ihre Prozesse, wenn sie sie selbst digital durchführen wollen, bei der Verwaltung auch digital machen können. Welche Prozesse sind das zum Beispiel? Das sind zum Beispiel Informations- und Meldepflichten, gerade aus dem Arbeitgeberbereich. Also sobald man Arbeitgeber ist, sprich wenn du nur einen Mitarbeiter hast, dann bist du ja schon ein Arbeitgeber. Und die Pflichten, die man da erfüllen muss, die momentan noch zum Großteil papiergebunden sind, würden sich relativ einfach eigentlich digitalisieren lassen und würden viel Bürokratieaufwand wegnehmen von den Unternehmen. Okay, und was macht da die IHK München dafür? Ich sehe hier auch ein Portal auf dem Bildschirm, was kann man da machen als Unternehmen? Genau, also zum einen setzt sich die IHK dafür ein, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen so gesteckt werden, dass die Angebote seitens der Verwaltung überhaupt gemacht werden können. Da haben wir die diversen Government-Gesetzgebungen in Bund und auch Ländern, Bayern jetzt erst gehabt und hoffen da, dass es noch stärker in Richtung Unternehmen geht, was die konkreten Angebote angeht. Konkretes Angebot, das wir haben, ist zum Beispiel das Standortportal, das du hier auch siehst. Dort bieten wir auf einem Kartenservice, der interaktiv ist, Informationen zu Gewerbestandorten an, die frei sind, seien es Flächen oder Gewerbeimmobilien. Da können dann Kommunen, mit denen wir auch sehr eng und sehr gut zusammenarbeiten, ihre Daten eintragen und interessierte Unternehmen, die sich an einem Standort niederlassen wollen, können dort sehen, was frei ist. Das ist also momentan so eine Art Immobilien, ich will es nicht Börse nennen, aber so ein Immobilienfreistandssucher. Es ist ein Immobilienfreistandssucher, der ein bisschen darüber hinausgeht, was man sonst auf anderen Immobilienfreistandssuchern findet. Nämlich kriegst du diverse Informationen, die gerade für Unternehmen bei der Standortsuche interessant sind. Also welche Anbindungen ich an Infrastruktur habe und Infrastruktur nicht nur Straße, Flughafen und Eisenbahn, sondern auch in Zukunft hoffentlich bald Breitbandversorgung und auch Gas, Wasseranschlüsse, Starkstrom und all dieses. Und wie geht es jetzt weiter mit E-Government für Unternehmen? Da geht's hoffentlich relativ schnell, relativ gut weiter. Wir selber haben schon einige Angebote an Portalen und Registern, die wir führen. Sachverständigenverzeichnis zum Beispiel, Versicherungsvermittlerregister und ähnliches. Wir hoffen, dass es allerdings über die Landesgrenzen Bayerns hinaus auch kooperativ weitergeht. Denn ein Unternehmen macht weder an der Landkreisgrenze Schluss, noch macht es an der Grenze des Landes Schluss, sondern kooperiert im Zweifelsfall oder hat seine Kunden auch woanders und muss Verwaltungsakte auch woanders durchführen. Daher wäre es schön, wenn wir das auch bundeseinheitlich hätten und vielleicht auch für die Verwaltung da ein bisschen mehr Pflichten erwachsen würden und da mehr Drive reinzubekommen. Du hast jetzt das Buzzword, das momentan durch die kommunale Verwaltung Interoperabilität schwört, hast du jetzt gar nicht genannt. Aber ich denke, das läuft auf das Gleiche hinaus. Ich habe versucht, das zu vermeiden, weil wir schon ganz viele Buzzwords im E-Government haben, das ja an sich auch schon ein Buzzword ist. Es läuft darauf hinaus und es läuft besonders darauf hinaus, dass wir die Lösungen, die in Teilen schon vorhanden sind, standardisieren und das Angebot insgesamt harmonisieren. Und das ist Interoperabilität am Schluss. Denn ich will ja gar nicht, dass jede Kommune genau das Gleiche nutzt, sondern ich will, dass es interoperabel wird. Dass ich möglichst wenig Änderungen für die Verwaltungsebene, für die Sachbearbeiter habe und trotzdem bundesweit das gestalten kann. Ja, dann vielen Dank für die Outro. Sehr gerne, danke auch. Ja, Tag 5 der CeBIT 2016. Ich bin ziemlich durch. Die Beine tun mir weh, die Stimme verlässt mich immer wieder. Ich habe sehr, sehr viel geredet bei uns am Stand, habe viele Gespräche mit Bürgern geführt, interessante Gespräche mit Bürgern geführt, interessante Gespräche mit Kommunen geführt. Sehr, sehr interessant. Alles immer zum Thema E-Government. Ich hatte ein klein wenig Zeit, mir den Public Sector Park oder die Public Sector Halle auf der CeBIT anzuschauen. Das ist in diesem Jahr wieder die Halle 7. Bin da so ein bisschen rumgelaufen, war bei den großen Anbietern, bei den kleinen Anbietern, bei den Rechenzentren, bei der Bundesdruckerei. Und was muss ich sagen? Es gibt nicht viel Neues. Also es gibt das Gleiche wie immer, es gibt keine großartige Innovation und ich hoffe, dass das sich ändern wird. Ich kann nur sagen, immer wieder alter Wein in neuen Schläuchen, also es werden Dinge als neu verkauft, die man schon vor vielen Jahren auf der CeBIT gesehen hat, als Prototyp und jetzt werden die immer noch als Prototyp vorgestellt. Geht auch in dem Thema Kommunalsoftware genau das Gleiche. Seit Jahren wird da von Besserung gesprochen. Es tut sich nichts. Leute, ihr müsst was machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr bei uns auf dem Blog kommentiert. Natürlich auch, wenn es euch nicht gefällt. Wir brauchen euer Feedback, um mit euch in Dialog zu treten. Vielen Dank und bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter 08142 46 29 889 an.